Bitişen. Guten Hallo, guten Abend. Elis ist mein Name. Ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station und werde mit Ihnen Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Hauptsache, es ist ein Arzt da, Herr Doktor. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich bin da für Sie. Und wie heißen Sie denn? Mein Name ist Friedrich Wottringer. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname langsam buchstabieren? Mein Vorname ist Friedrich, Ja. Fr. Ida Emil, Dora, Richard, Ida, Cäsar, Heinrich, Friedrich. Ja, Ganz und einfach. ja, genau. Und Nachname bitte. Mein Nachname ist Wottringer, Walter Otto, Theodor, also ein Doppel-T, Ja. Richard, Ida, Nordpol, Gustav, Emil, Richard, Wottringer. Ja, okay, Wortringer. Und wie alt sind Sie, Herr Wortringer? Und wann genau sind Sie geboren? Also, ich bin 72 Jahre alt. 72. Ja. Okay, und wann genau sind Sie geboren? Ich bin geboren am 25. März 1950. Gut. Und wie groß sind Sie, Herr Wortringer? Sie wollen aber Sachen wissen, Herr Elitz. Ich glaube, ich bin ein bisschen kleiner geworden. Ich war mal 1,85 Meter. Jetzt bin ich nur noch 1,81 Meter. Ja, das kann sein, ja, ich verstehe. Und wie viel wiegen Sie, wenn ich fragen darf? Oh. Also bis vor einem Jahr habe ich noch 103 Kilo gewogen. Und jetzt wiege ich nur noch 85 Kilo. 85 Kilo. Ja. Sie haben schon ungefähr 15 Kilo abgenommen, oder? Ja, das stimmt. Ja. Das war gewollte oder ungewollte Abnahme? Eigentlich ungewollt, ja. Okay, verstehe. Also ich wollte schon abnehmen, aber nicht so viel, aber das ist von alleine so weggegangen. Ja, verstehe. Herr Wortringer, wie kann ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Herr Doktor, ich fühle mich schon seit ungefähr einer Woche schon sehr müde, sehr schlapp. Ja. Ich kann kaum aus dem Bett rauskommen. Irgendwie fühle ich mich sehr kaputt. Ja, das verstehe ich. Und haben Sie irgendwelche Auslöser für diese Beschwerden bemerkt? Ich weiß es nicht, es hat sich eigentlich nichts geändert, aber ich will nur noch schlafen. Ich habe keinen Appetit. Mein Okay. Blutdruck ist ganz, ganz niedrig. Ich komme kaum aus dem Bett. Was ist niedrig? Mein Blutdruck. Ein Blutdruck ist niedrig. Messen Sie sich regelmäßig Ihre Blutdruck, oder? Ja, sehen Sie, hier ist meine Tabelle. Ja. Normalerweise habe ich immer einen Blutdruck so zwischen 120 und 130. Und jetzt ist er immer so zwischen 80, 90 oder 100. Das ist der erste Wert. Ja. Herr Wortringer, haben Sie noch irgendwelche Beschwerden außer Müdigkeit, wie zum Beispiel Schmerzen, Fieber? oder Schwindelgefühl? Den Schwindel habe ich jetzt nur manchmal, jetzt nicht so oft, aber Schmerzen, ja gut, ich habe immer schon chronische Rückenschmerzen, aber sonst was Neues, anderes habe ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr müde. Meine Frau sagt, ich habe vor 2 Tagen fast 18 Stunden nur noch geschlafen. Diese Rückenschmerzen sind neulich aufgetreten oder war früher auch? Nein, nein, das habe ich immer, diese Rückenschmerzen. Das ist nichts Neues. Haben Sie irgendwelche Erklärung dafür, für diese Rückenschmerzen? Herr Doktor, Sie fragen mich Sachen, deswegen bin ich doch hier bei Ihnen. Woher soll ich denn wissen, warum ich das habe? Die Rückenschmerzen habe ich schon seit Jahren. Das ist die Arthrose, das weiß ich. So, ist der Herr Doktor noch da? Ja, ja, ich bin da. Es gab ein Verbindungsproblem oder so etwas. Okay, Herr Wotringer. Ist Ihnen übel auch? Manchmal ja. Was meinen Sie mit manchmal? Jeden Tag manchmal oder ein paar Mal in einem Monat oder so? Nein, ich sage, es geht mir seit einer Woche jetzt so. Und das ist jetzt meist morgens, habe ich auch eine Übelkeit, ja. Ich habe schon gefragt, aber Sie haben noch nicht geantwortet. Hatten Sie Fieber? Habe ich nicht gemessen, aber... Fühlen Sie sich fiebrig? Nein, an sich nicht. Ich fühle mich nur sehr geschwächt und müde. Okay. Seit einer Woche können Sie Ihre alltäglichen Aufgaben erledigen? Ich bin nur noch im Bett. Ich schlafe die meiste Zeit. Können Sie normal laufen oder müssen Sie Schnaufpause machen, oder? Herr Doktor, Sie verstehen mich, glaube ich, nicht, oder? Sie fragen immer die gleiche Frage. Was soll das? Ich bin hier, dass Sie mir helfen, und Sie fragen immer die gleiche Frage. Ich verstehe Sie nicht, Herr Doktor. Sie sind doch der Arzt. Ja, Sie sollen mir doch helfen. Ja, ich sage Ihnen, dass ich seit einer Woche im Bett liege und Sie fragen mich, ob ich laufen kann. Was soll das? Wenn Sie Ihre Sache nicht können, dann gehe ich woanders hin. Hier ist ein anderer Arzt da, bitte. Das geht ja so nicht. Meine Güte. Ja, Herr Wotringer, ich verstehe Ihre, ich kann Ihre... ja, Sie sagen immer, ich verstehe, aber ich glaube, Sie verstehen mich gar nicht, Herr Doktor. Ja, Sie haben, ich wollte nur sicher sein, manche Fragen muss ich Ihnen stellen. Dadurch kann ich bereits wichtige Rückschlüsse auf Ihre Erkrankung ziehen. Ich habe ein Problem, deswegen bin ich hier bei Ihnen. Ja, ja, genau. Und ich möchte, dass Sie mir helfen, bitte. Ich weiß ja nicht, warum ich krank bin, deswegen bin ich doch da. Sie sind doch der Arzt. Das mache ich gleich. Und wir sind gleich durch. Ja. Okay, Herr Wotringer, haben Sie irgendwelche Beschwerden beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein. Nein. Okay. Haben Sie Nachtschweiß? Manchmal, jetzt in den letzten 2, 3 Tagen, habe ich 2-mal so in der Nacht geschwitzt, aber das war immer nur ganz kurz. Haben Sie Atemnot oder solche Atemprobleme? Nicht unbedingt, also ich fühle mich nur schwach. Also sobald ich versuche aufzustehen und auf Toilette zu gehen, fällt es mir sehr schwer. Also ich bin kraftlos. Aber okay. Atemnot an sich habe ich nicht, nein. Haben Sie irgendwelche Herzrhythmusänderungen bemerkt? Nein. Haben Sie irgendwelche Farbeveränderung auf Ihrer Haut bemerkt? Also, mir persönlich ist da nichts aufgefallen. Aber meine Frau sagt, dass ich so ein bisschen blass aussehe. Diese Blässlichkeit seit einer Woche oder war immer da? Nein, nein. Seit jetzt in den letzten 2 Tagen. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie kein Problem beim Stuhlgang haben. Sind Sie sicher? Ja, habe ich doch gesagt, ja. Okay. Keine Farbeveränderung oder? Ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Das ist gut. Herr Wortfinger, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, ich habe sehr viele Vorerkrankungen, Doktor, ja. Zum Beispiel? Ich hatte einen Blasenkrebs vor einem halben Jahr. Hat man mir die Blase, die Harnblase entfernt. Okay. Und seitdem habe ich auch, oder davor schon, viel Gewicht verloren. Ich habe, sehen Sie, ich denke immer sehr langsam jetzt auch. Ich kann nicht so schnell reden. Ich habe einen Diabetes, genau. Ich benutze seit vielen Jahren schon Insulin. Was meinen Sie mit vielen Jahren? 10, 20. Was meinen Sie mit vielen Jahren? Ja, schon seit 20 Jahren. 20 Jahre, okay. Und da fällt mir jetzt in Zeit einer Woche auf, dass meine Blutzuckerwerte sehr hoch sind. Also ich hatte jetzt zum Beispiel letzte Nacht einen Blutzuckerwert von 385, vorgestern sogar 430. Das habe ich noch nie gehabt. Trotzdem aber haben Sie kein Wasserlassenproblem, oder? Doch, das ist halt weniger geworden. Also ich merke jetzt keine Beschwerden, aber ich merke, der Urin riecht ein bisschen komisch, ja. Ja. Und wie sieht das Urin aus? Trüb, klar, dunkel? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist etwas dunkler als sonst, ja. Und ja. Mein Appetit ist weg, also an Vorerkrankungen. Ich habe hohen Blutdruck normalerweise gehabt und hatte einige Medikamente, aber die habe ich jetzt nicht mehr genommen, nachdem mein Blutdruck so abgefallen ist, ne, und ich so müde geworden bin. Ich habe die weggelassen. Ich habe dann ansonsten noch einen Herzinfarkt gehabt vor 12 Jahren. Und ich habe dann noch einen Stent in meinem rechten Bein wegen Durchblutungsstörungen. Ja, das ist so. Und noch ein paar andere Sachen, ja. Noch ein paar andere Sachen, die sind nicht wichtige Dinge, oder? Ja gut, ich hatte ja gesagt, ich habe so Rückenschmerzen. Ah, ja, Arthrose. Ja, das war ein Bandscheibenvorfall, das war Arthrose. Ja. Und so weiter. Ja, Herr Rotringer, verstehe. Okay. Was glauben Sie, Herr Doktor, was es ist? Herr Rotringer, gehen Sie regelmäßig zur Kontrolle, zur Vorsorge oder zum Hausarzt? Ja, ja, natürlich. Also mein Hausarzt ist ein sehr guter Hausarzt. Der kontrolliert alle 6 bis 8 Wochen mein Blutbild, schaut nach den Zuckerwerten, schaut nach anderen Werten, nach meiner Niere. Eine Nierenschwäche, eine Niereninsuffizienz habe ich auch. Ne? Das habe ich vergessen zu sagen. Ach so, das ist aber also, er meinte jetzt, die letzte Kontrolle war vor circa 3 Wochen, da war alles stabil, alles in Ordnung, so wie bisher auch. Hatten Sie irgendwelche infektiöse Erkrankungen vor ein paar Wochen, wie zum Beispiel Erkältung oder Mandelentzündung? Nein. Erkältung hatte ich jetzt nicht, aber ich bin auch beim Urologen, sehen Sie, das habe ich jetzt vergessen. Ich habe auch einen Prostatakrebs gehabt vor 8 Jahren ungefähr. Ich habe halt immer wieder nach meiner Prostata-Operation Harnwegsinfekte. Aber ja, genau, was wollte ich jetzt erzählen? Sehen Sie, ich bin jetzt völlig durcheinander. Ich bin so vergesslich geworden, Herr Doktor. Ja, das wird auch immer schlimmer. Ja, verstehe. Herr Wortkinder, ich würde gerne über Ihre Beschwerden eine kurze Zusammenfassung. Seit einer Woche leiden Sie unter Müdigkeit und Sie können Ihre täglichen Aufgaben nicht machen und Sie müssen meistens im Bett ruhen bleiben. Ja. Sie haben diese Vorerkrankungen, Blasenkrebs, Diabetes und Bluthochdruck. Und vor 12 Jahren haben Sie unter Herzinfarkt gelitten und vor 8 Jahren eine Prostatakrebs schon festgestellt und dagegen wurden Sie behandelt. Ja, und, alles operiert. Ja, und ja, jetzt Sie haben kein Fieber und kein Problem beim Stuhlgang, aber beim Wasserlassen haben Sie manchmal Schwierigkeit oder Sie haben schon dunkle Farbeveränderung im Urin bemerkt. Ja. Seit ein paar Tagen, seit 3 bis 4 Tagen Nachtschweiß haben Sie und leiden Sie an Appetitlosigkeit auch. Ja. Ja. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig außer Insulin? Ja, ich hatte gesagt, ich nehme Blutdrucktabletten. Ja, wissen Sie den Namen? Wissen Sie das den Namen? War das Amlodipin. Das habe ich jetzt pausiert. Das nehme ich jetzt seit einer Woche nicht mehr, weil der Blutdruck so niedrig ist. Ja. Wie viel Milligramm nehmen Sie? Das sind 5 Milligramm. 5 Milligramm morgens, oder? Ja. Und noch? Dann habe ich Metoprolol 50. Da nehme ich 2 Stück, eine morgens, eine abends. Ja. Ich habe Thorazemid 10 Milligramm, eine morgens. Ich habe Xarelto 20 Milligramm. Gegen Prostata, oder? Xarelto. Nein, das ist Blutverdünnung. Blüte, okay. Ja, dann nehme ich eine am Tag. Und wie gesagt, die Insuline, dann nehme ich Actrapid, also so ein kurzwirksames Insulin, 3-mal am Tag, immer zum Essen. Und dann so ein langwirksames Insulin, das Lantus, abends dann. Wie viel Einheit spritzen Sie, Lantus? Lantus habe ich 36 Einheiten. Ich habe mich nicht getraut, etwas mehr zu spritzen, obwohl der Zucker jetzt bei fast 400 war. Wird auch nicht besser. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Herr Doktor. Okay. Ja, sehen Sie, jetzt habe ich wieder vergessen, ja. Was haben Sie vergessen? Ich wollte Ihnen die Medikamente noch sagen, aber die habe ich jetzt vergessen, ja. Ja, Wogegen nehmen Sie diese Medikamente? Ändern Sie sich daran? Gleich fällt es mir noch ein, Herr Doktor. Im Moment habe ich es vergessen. Okay, das ist kein Problem. Und wurden Sie schon mal operiert, außer Blasenkrebs und Prostatakrebs? Ja, ich hatte ja gesagt, ich habe einen Herzinfarkt gehabt. Da habe ich zwei Stents bekommen. Ja. Und ich habe, stimmt, sehen Sie, einen Defi hat man mir nach dem Herzinfarkt gesetzt. Das habe ich vergessen zu sagen, sehen Sie. Und ja, genau, ich habe ja gesagt, ich habe ein Stent im rechten Bein. Im rechten Bein, auch in Ihrem Herz, oder? Also ich habe ja am Herzen Stents und am Bein, ja. Im Herz zwei Stent und im Bein auch ein Stent. Ein Stent, ja. Okay. Okay, Herr Wortringer, rauchen Sie? Nein. Na gut. Sind Sie schon immer Nichtraucher, oder? Ich habe früher mal geraucht, aber nur ganz kurz für ein paar Jahre, aber dann nicht mehr. Ja, gut. Und trinken Sie Alkohol auch? Ja, schon ab und zu mal. So ein Gläschen Wein am Abend trinke ich noch, ja. Reagieren Sie auf irgendwelche Stoff oder Mittel oder Medikamente allergisch? Sie meinen, ob ich Allergien gegen Medikamente habe? Ja. Da gibt es so ein Antibiotikum, habe ich vergessen. Das ist, glaube ich, sowas wie Penicillin. Dagegen bin ich allergisch, ja. Wie äußert sich die Allergie, wissen Sie? Ja, ich habe so einen Ausschlag bekommen am ganzen Körper und Juckreiz und das war ganz schlimm. Und dann hieß es, ich soll das Medikament nicht mehr nehmen. Aber ich habe den Namen auch wieder vergessen. Ja, muss ich meine Frau mal fragen. Okay. Und sind Sie vollständig geimpft? Och, Herr Doktor, das weiß ich nicht. Also das überwacht mein Hausarzt, der meinte, die Impfungen sind alle komplett. Das weiß ich jetzt nicht. Ich gehe mal davon aus, ja. Bekommen Sie regelmäßig jährlich gegen Influenza Impfungen, auch gegen... Was ist Influenza, Herr Doktor? Grippe. Grippeimpfung. Ich meine Grippeimpfung. Ja, die lasse ich mir jedes Jahr machen. Wollte ich jetzt dieses Jahr auch. Ja. Aber ich bin jetzt etwas krank geworden, Herr Doktor. Ja, was glauben Sie, Herr Doktor, was ich habe? Ich rede jetzt schon so lange. Ich bin jetzt müde. Ich könnte jetzt fast schon schlafen wieder. Ja, ich habe ein paar Vermutungen. Es kann von Ihren Nieren betroffen eine Erkrankung, aber so etwas muss ich Sie ausführlich körperlich untersuchen. Danach kann ich... Dann machen Sie das doch bitte. Wie bitte? Dann machen Sie das doch bitte. Ja, wir sind gleich durch. Später werde ich durchführen. Ich habe noch ein paar Fragen. Noch mehr Fragen? Ach, Herr Doktor, was soll ich denn noch alles sagen? Ja, ich verstehe. Ich kann Ihre... Sehen Sie, ich bin genau so geschwächt, ich kann kaum reden. Ja. Und Sie fragen mich und fragen mich und fragen mich. Können wir weitermachen, Herr Wortringer? Ich weiß nicht, ob wir weitermachen können. Ein paar Minuten, dann fertig. Ich bin so müde, so geschwächt und Sie stellen immer noch Ihre Fragen, Herr Doktor. Ja, aber diese Fragen nur für Sie, ja. Für Ihre Nutzen, Herr Wortringer. Ja, ich hoffe doch, Herr Doktor. Ja, okay. Und sind Sie verheiratet schon? Sie haben schon gesagt. Ja, ich bin verheiratet, Doktor. Aber was hat das jetzt mit dieser Erkrankung zu tun, Herr Doktor? Ja, kommen hier, weil ich ein Problem habe und Sie fragen, wie es meine Frau geht, um Gottes Willen. Also Sie sind aber ein komischer Arzt. Ja, das ist eine Routinefrage. Können wir das nicht später klären, Herr Doktor, wenn es mir etwas besser geht? Ja, natürlich. Können wir nachher auch bei der Untersuchung ein paar Informationen ausfüllen. Aber das ist fast fertig. Noch ein paar Sekunden. Ja, ich hoffe doch, bitte. Okay. Und war Ihre Eltern krank. Ich vermute, dass Ihre Eltern nicht mehr leben, oder? Genau, meine Eltern sind beide schon verstorben. Ja. Ja. Erinnern Sie sich daran, woran verstorben ist? Ach, Herr Doktor, Sie stellen Fragen. Ich weiß ja nicht mal, was ich heute gegessen habe, und Sie fragen mich, woran Sie gestorben sind. Ich weiß es nicht mehr. Das liegt schon so ja, lange. Ja, manchmal es kann relevant sein für, mit Ihren Beschwerden. Deswegen wollte ich fragen. Ach so. Nee, weiß ich nicht mehr. Tut mir leid. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe einen Sohn, ja. Ist er gesund oder? Glücklicherweise, es geht ihm gut, ja. Der hat jetzt keine Erkrankungen, ja. Super. Und was hatten Sie als Beruf beruflich gemacht? Ich war Polizist. Ja. Ich habe bei der Polizei gearbeitet. Ja, deswegen können Sie mich genau verstehen. Manchmal müssen wir manche Formular ausfüllen. Ach, Herr Doktor, jetzt kommen Sie nicht mit irgendwelchen Bürokratien. Ich bin hier sehr schwer krank und Sie wollen hier auch irgendwelche Bürokratien wissen. Also, ich glaube, es ist jetzt genug, Herr Doktor. Ich mag ja, wir sind jetzt fertig. Möchten Sie etwas ergänzen oder hinzufügen? Nein, ich möchte nur wissen, was ich habe. Ich verstehe das nicht und warum ich krank bin. Ja, wie ich gesagt habe, es kann über Ihre Nieren relevant sein oder wegen Ihre Blasen- oder Prostata-Problem. Deswegen bin ich da. Sie müssen mich jetzt untersuchen. Ja, ja. Ja, genau. Sie müssen mir sagen, was ich habe. Ich weiß es nicht. Jetzt, Sie dürfen einen Platz nehmen und bin ich gleich bei Ihnen. Oh, vielen Dank. Endlich, Herr Doktor. Das hat jetzt aber ja sehr lange gedauert. Meine Güte. Okay, jetzt gibt es ein paar Untersuchungsergebnisse im Labor. Im Blutbild Hämoglobin 7,5. Ui. Leukozyten 13.000. Thrombozyten 120.000, Kreatinin 1,8, GFR 23, Blutzucker GFR nochmal bitte 23, Potassium. Blutzucker 435, CRP 186, Urin, blutig, Mikrohämaturie, Nitrit positiv, Leukozyten, Protein und Zucker. Potassium. Im Urin? Nein, im Blut. Ja, im Blut. Potassium ist Kalium, glaube ich. Kein. Kalium 5,6. GOT, GPT leicht erhöht. Bilirubin 1,2. Was gibt es noch? Ja, das reicht erstmal. Okay. Bitte so schnell wie möglich Intensivstation. Ja, genau. Blutdruck 80 zu 60. Puls 64. Unregelmäßig. Vorhofflimmern. Das sind die Befunde. So, jetzt können Sie an den Oberarzt Ihre Verdachtsdiagnose mitteilen. Ja. Okay. Jetzt, Doktor, fazla yormadık değil mi abi? Çok mu sıkıştırdın? Yok abi, ama arkadaş çocukçu olduğu için birazcık şey oldu. Sağdan soldan şey yaptı. Ama güzel, biraz çok güzel. Devam edelim. Tahmin ettim ama. Evet. Asıl eski şifreye devam edelim mi abi? Demedin ama. Okay. Guten Abend, Herr Obert. Hallo. Der Herr Doktor, ja, guten Abend, Herr Doktor. Der Mehmet, wie geht es Ihnen? Ja, danke. Und bei Ihnen? Dankeschön, Dankeschön. Was ist los? Haben Sie eine Frage, Herr Doktor? Ja, ich habe eine neue Patientin. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ich möchte. Oh ja, dann erzählen Sie mal, natürlich. Was haben Sie für einen Patienten aufgenommen? Bin sehr gespannt. Okay. Vielen Dank, Herr Obert. Ein 72-jähriger Patient, Friedrich Rothringer, hat sich heute bei uns wegen seit einer Woche allmählich aufgetretene, bestehende und progredierende Müdigkeit vorgestellt. Der Patient hat keine Auslöser dafür bemerkt und er erteilt mit auch an Nausea und Schwindeligkeit. Schwindel. Schwindel, ja, genau. Nur Schwindel. Mhm. Ihre Frau auch Blässigkeit bemerkt. Seine Frau hat Blässe bemerkt seit einer Woche. Und er habe wirklich viele Vorerkrankungen. Ich würde von denen erwähnen. Ja, er habe Blasenkrebs vor einem halben Jahr behandelt wurde. Und was ist gemacht seit worden? 20 Jahren. Was ist an der, was ist gemacht worden? Entschuldigung, stopp. Was ist an der Blase gemacht worden? Wie ist er an der Blase behandelt worden? Ja, ich habe nicht gefragt, aber ich kann nachher wieder fragen, wie behandelt. Ist er operiert worden oder hat man da ausgeschält oder die Blase entfernt? Die Blase entfernt. Die komplette Blase ist entfernt worden. Ah ja. Ja, genau. Mhm. Okay. Und Prostatakarzinom hatte er vor 8 Jahren und wurde wegen Karzinom operiert und habe auch arterielle Hypertonie. Bis jetzige Zeiten dagegen nehme er Amlodipin, aber seit einer Woche Blutdruckwerte waren niedriger als sonst, deswegen abgesagt. Diese Amlodipin 5 Milligramm. Abgesetzt. Abgesetzt, Entschuldigung. Er hat Medikamente abgesetzt. Okay, jawohl, hat er gut gemacht. Okay. Ja, und vor 12 Jahren habe er Myokardinfarkt und deswegen Defibrillation eingesetzt und zwei Stent eingesetzt. Und ach so, der hat zwei Stents und einen Defibrillator. Einen Defibrillator und zwei Stente eingesetzt. Und wegen TVT oder PAVK, ich bin nicht sicher jetzt, aber in rechten Bein ein Stent auch eingesetzt. Also, jetzt muss ich kurz nachfragen. Ja. Wo setzt man den Stent? TVT ist ja in der Vene. PAVK, genau, das ist die Arterie. Also in die Vene setzt man kein Stent. Also keine TVT, sondern ein PAVK. Kann man verstehen, weil er hat ja eine KHK. Ja. Hat also Verkalkungen, koronare Herzerkrankung, dann liegt es sehr nahe, dass er auch eine Verkalkung in den Beinen hat, also eine periphere AVK. Ja. Ich habe schon einmal gehört, für TFVT ein Filter oder solche kleine Apparat manchmal eingesetzt, oder? Ich bin nicht sicher. Aber nicht am Bein, das macht man an der Lunge, kann man das manchmal machen. Ja, oder bei der Lungenembolie kann man das. Oder iliaken Venen. Weiß ich jetzt nicht, aber. Ja, also, das ist nicht so wichtig jetzt. Das ist nicht unser Thema jetzt, okay. Genau. Und er habe auch Niereninsuffizienz laut dem Hausarzt. Seine Nierenwerte war nicht gut im Labor beim Hausarzt, als sie beim Hausarzt gewesen sei, als er beim Hausarzt gewesen sei. Ja. Gewesen ist. Gewesen ist. Hm. Okay. Und als vegetative Anamnese war auffällig für Patient. Er habe bemerkt, dass sein Urin ist dunkler als sonst. Und seit 3 bis 4 Tagen habe er Nachtschweiß und Inappetenz. Ja. Ansonsten nehme er Metoprolol 50 Milligramm morgens und abends, Thoracemid 10 Milligramm morgens, Xarelthor 20 Milligramm morgens und Insulinspritze Actrapid und Lantus 4-mal am Tag spritzt er. Und reagiere allergisch auf Penicillin. Und äußert sich Exanthem. Mit einem Exanthem. Einem Exanthem, ja. Okay. Das war's, Herr Oberarzt. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Das hört sich ja nicht so. Und wie hoch war der Blutdruck, bitte? Ja, Ihr Blutdruck ist 60, 80. 60, 80 oder 80 zu 60? Ja, 80, 60, genau. Okay. Puls? Puls ist 64, aber unregelmäßig. Also was hat er? Eine Bradyarrhythmie. Ja, eine Bradykardie. Ja. Eine Bradykardie. Und wie ist der Diabetiker, haben Sie gesagt. Was macht sein Zucker? Ja. Zucker ist entgleist. Hat Zuckerentgleisung 435. Mhm. Es kann ins Koma gehen, ja. Haben Sie seine Blutgase gemessen? Nein, ich habe keinen Blutgaswert, aber jetzt kann machen Sie das mal noch. Haben Sie Laktat gemessen oder sein pH-Wert? Also das wäre wichtig. Ja. Was wollte ich noch wissen? Haben Sie sein Urin kontrolliert? Ja, Urin ist auffällig, nitritpositiv und Leukozytpositiv, proteinpositiv und Zuckerpositiv. Okay. Und sieht blutig aus. Was ist jetzt Ihre Verdachtsdiagnose oder Ihre Arbeitsdiagnose? Ja, ich glaube, das ist nicht eine Verdachtsdiagnose. Es kann zu vielen Erkrankungen kommen. Mhm. Allererste erhöhte Blutzucker ist auch wichtig. Es kann diabetisches Koma sein und eine Entzündung, weil sein CRP-Wert ist zu hoch. 186. Mhm. Es kann Harnweginfektion sein auch. Sein Hämoglobinwert ist wirklich zu niedrig, 7,5 und Leukozyt 13.000 und Thrombozyten 120. Mhm. Er hat Thrombozytopenie. Es kann Sepsis sein. Also Sie gehen von einer, Sie gehen von einer Sepsis aus. Ja, Sepsis, ja. Und woher Sepsis kommt sein. Die Sepsis bei ihm? Ja, Infektionswerte, CRP ist hoch, Thrombozyten. Ja, habe ich gesagt, aber woher, was ist die Ursache? Was glauben Sie, woher die Sepsis kommt? Ja, von Harnweginfektionen kann sein. Also wie nennt sich das dann? Wie bitte? Wie nennt sich dann eine Sepsis, was von einer Harnwegsinfektion kommt? Wie heißt das? Urosepsis. Eine Urosepsis, genau. Urosepsis, ja, genau. Urosepsis. Also Sie sagen, er hat eine Urosepsis. Ja. Und in diesem Rahmen eine diabetische Entgleisung. Ja, genau, diabetische Entgleisung. Fast ein diabetisches Koma, richtig. Und er hat begleitend noch ein niedriges Hämoglobin, also eine Anämie. Ja, Anämie und wahrscheinlich deswegen eine Arterialfibrillation. Gleich, aber warum hat er sein Xarelto? Haben Sie mal nachgefragt? Entschuldigung, ich konnte nicht verstehen. Ja, warum hat er Xarelto? Das ist doch ein Blutfeld. Aber wahrscheinlich wegen Arterialfibrillation oder wegen. Genau, wahrscheinlich hat er Hypoflimmern. Der hatte einen Herzinfarkt gehabt. Es ist anzunehmen, dass er schon Hypoflimmern hat. Aber er hat multiple internistische Vorerkrankungen. Ja, genau. In der inneren Medizin sagt man, es ist ein internistisches Polytrauma. Internistisches Polytrauma. Das habe ich neu gelernt. Ja, natürlich genau. Sagen wir anders. Okay. Sehr gut. Also, das heißt, unsere Arbeitsdiagnose ist Urosepsis. Ja. Mit diabetischem Koma. Was machen Sie jetzt mit dem Patienten? Natürlich stationär aufnehmen, vielleicht in Intensivstationen. Auf die Intensivstation, natürlich. Der gehört erstmal auf die Intensivstation, richtig. Zuerst werde ich Zugang legen und Vitalparameter bewerten. Jawohl, sehr gut. Und Flüssigkeitsbilanz beurteilen auch. Genau. Und eine Antibiose natürlich. Ja, natürlich. Antibiose und Insulin, IV-Insulin vielleicht. Das muss man schauen, genau. Mhm. Sehr gut, Herr Doktor, das haben Sie gut gemacht. Ja, vielen Dank. Und jetzt schnell auf die Intensivstation. Ja. Okay. Okay. Danke. Dankeschön. Haben die Kollegen und Kolleginnen noch Fragen? Ich habe immer wieder hier so einige Notizen gesehen. Schauen wir nochmal. Urosepsis, Hyperkalämie. Genau. Ketone und so weiter, jawohl. Septischer Schock, genau, ist auch richtig. Keine Fragen? Alle zufrieden?